Stimme, die dich lenkt, ist tief in dir drin. Sie führt dich dahin, wo die Sterne sind. Doch warum bist du taub? Und warum verschließt du dich? Ich glaub, du willst nicht, dass dein Herz zerbricht. Das Meer ist groß, Gedanken wird man da oft los. Seichte Brise bringt dich wieder auf den Kurs. Das Meer ist groß, Gedanken wird man da oft los. Seichte Brise bringt dich wieder auf den Kurs. Schau in den Himmel, Sterne. Los, durchstreif das All auf der Suche, aber bitte ohne Aufprall. Endlich kannst du wieder hören, wieder hören. Das Meer groß, Gedanken wird man oft los. Eine seichte Brise bringt dich wieder auf den Kurs. Das Meer ist groß, Gedanken wird man oft los. Eine seichte Brise bringt dich wieder auf den Kurs. Am Horizont kommt ein Sturm auf und du nimmst Fahrt auf und fährst direkt hinein. Und dein Ziel ist nicht weit. Du kämpfst dich durch Wassermassen und du denkst, es ist zu spät.